Erster Josua, Nuns Sohn, schickte heimlich zwei Männer von Sittim. Sie sollten Jericho ansehen. Die Männer gingen nach Jericho. Sie kamen in das Haus einer Frau namens Rahab. Dort schliefen sie. Zweiter jemand sagte dem König von Jericho, Männer aus Israel sind heute Nacht hierher gekommen. Sie wollen das Land auskundschaften. Dritter, der König von Jericho schickte Boten zu Rahab. Er sagte ihr, gib die Männer heraus. Sie sind zu dir in dein Haus gekommen. Sie wollen das ganze Land auskundschaften. Vierter, Rahab nahm die zwei Männer und versteckte sie. Dann sagte sie, ja, die Männer waren bei mir. Aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Fünfter, als es dunkel wurde, schloss man das Stadttor. Die Männer gingen dann weg. Ich weiß nicht, wohin sie gingen. Geht schnell hinterher. Dann werdet ihr sie finden. Sechster, Rahab hatte die Männer auf das Dach gebracht. Dort versteckte sie sie unter Flachsstängeln. Die Stängel lagen auf dem Dach. Siebter, die Männer des Königs verfolgten die Kundschafter. Sie gingen zum Jordan, zu den Furten. Danach schloss man das Stadttor. Achter, bevor die Kundschafter schliefen, kam Rahab zu ihnen auf das Dach. Neunter, sie sagte zu den Männern, ich weiß, dass Jahwe euch dieses Land geben wird. Wir haben große Angst vor euch. Alle Menschen im Land haben Angst vor euch. Zehnter, wir haben gehört, Jahwe hat das Schilfmeer trocken gemacht. Das war, als ihr aus Ägypten kamt. Wir hörten auch, was ihr mit den Königen Sihon und Og gemacht habt. Sie waren auf der anderen Seite des Jordan. Ihr habt sie besiegt. Elfter, als wir das hörten, bekamen wir alle Angst. Niemand hatte mehr Mut. Denn Jahwe, euer Gott, ist Gott im Himmel und auf der Erde. Zwölfter, schwört mir jetzt bei Jahwe, ich war gut zu euch. Seid auch gut zu meiner Familie. Gebt mir ein klares Zeichen dafür. Dreizehnter, ihr sollt meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und Schwestern leben lassen. Auch alle anderen aus meiner Familie. Ihr sollt uns vor dem Tod schützen. Vierzehnter, die Männer sagten zu ihr, wir geben unser Leben für euch. Aber ihr dürft uns nicht verraten. Wenn Jahwe uns dieses Land gibt, werden wir gut zu dir sein. Wir werden unser Versprechen halten. Fünfzehnter, dann ließ Rahab die Männer mit einem Seil durch das Fenster hinunter. Ihr Haus war an der Stadtmauer. Sie wohnte an der Mauer. Sechzehnter, sie sagte zu ihnen, geht ins Gebirge. Sonst finden euch die Verfolger. Bleibt dort 3 Tage versteckt. Wartet, bis die Verfolger zurück sind. Danach könnt ihr gehen. Siebzehnter, die Männer sagten zu ihr, wir sind nur an unser Versprechen gebunden, wenn du dies tust. 18. Wenn wir ins Land kommen, binde diese rote Schnur an dein Fenster. Das ist das Fenster, durch das du uns hinuntergelassen hast. Nimm deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deine ganze Familie in dein Haus. 19. Wenn jemand aus deinem Haus geht und stirbt, sind wir nicht schuld. Er ist selbst verantwortlich. Wenn aber jemand in deinem Haus bleibt und verletzt wird, sind wir schuld. 20. Wenn du uns verrätst, dann gilt unser Versprechen nicht mehr. 21. Sie sagte, es soll so sein, wie ihr sagt. Dann ließ sie die Männer gehen. Sie gingen weg. Rahab band die rote Schnur an das Fenster. 22. Die Männer gingen ins Gebirge. Dort blieben sie 3 Tage. Sie warteten, bis die Verfolger zurück waren. Die Verfolger suchten überall. Aber sie fanden die Männer nicht. 23. Danach gingen die zwei Männer zurück. Sie kamen vom Gebirge herunter und überquerten den Jordan. Sie gingen zu Josua, Nuns Sohn. Sie erzählten ihm alles, was passiert war. 24. Sie sagten zu Josua, Jahwe hat uns das ganze Land gegeben. Alle Menschen im Land haben Angst vor uns,